Kundgabe 3265. Empfangen durch Bertha Dudde am 22.09.1944. Überheblichkeit. Demut. Gnade. Dem Allergeringsten wende ich meine Liebe zu, so er zu mir betet um Gnade. Denn seine Demut findet mein Wohlgefallen, und alles, was sich klein dünkt, erhöhe ich. Und darum kann und darf ein jeder zu mir kommen. Ich werde mich niemandem versagen, weil ich euch liebe, die ihr meine Geschöpfe seid. Nur dürfet ihr euch nicht überheben, ansonsten es euch mangelt an Gnade. Solange ihr auf Erden weilet, seid ihr unvollkommen, und ihr bedürfet meiner Gnade, meiner Hilfe und meiner Liebe. Und so wie ihr also bedürftig seid, müsset ihr euch auch klein fühlen mir gegenüber und dies im demütigen Gebet bezeugen. Denn ich will euch beglücken. Ich will euch geben, was euch fehlt. Und ich will eure Liebe mir dadurch erringen. Niemals aber werdet ihr den Geber von Herzen lieben können, so ihr euch ihm gegenüber erhaben fühlt. Doch wahre Liebe kennt keine Überhebung. Und also will ich geliebt werden, aus demütigem Herzen, in kindlicher Unterwürfigkeit, um euch als Vater bedenken zu können, um euch wieder lieben zu können, wie ein Vater seine Kinder liebt. Darum sollt ihr stets das kindliche Verhältnis zu mir herstellen, auf das ich mich euch in Liebe zuneigen kann. Denn so wie ihr mich kindlich demütig bittet, gebt ihr mir auch das Recht, euch in väterlicher Fürsorge betreuen zu können. Und dann kann ich euch alles zuwenden, was ihr für Seele und Körper benötigt. Und meine Gnade wird euch zur Höhe verhelfen, denn diese steht euch nun überreich zur Verfügung. Darum wird empfangen, der sich ganz arm und schwach fühlt. Denn dieser öffnet sich durch sein Gebet um Gnade und nimmt somit die Gnade in Empfang, die meine Liebe ihm nun im Übermaß zukommen lässt. Wer jedoch überheblichen Geistes ist, der fühlt sich nicht hilfsbedürftig. Und sein Gebet ist wohl äußerlich, es kommt aber nicht aus dem Herzen. Und ihm kann ich mich nicht nahen, gleich einem Vater, weil er das kindliche Verhältnis zu mir noch nicht hergestellt hat. Und dieser wird auch schwerlich das rechte Verhältnis zu seinem Mitmenschen herstellen. Er wird sich auch ihm gegenüber überlegen glauben. Er wird nicht zu ihm sein wie ein Bruder zum Bruder, sondern er wird nur fordern, weil er es sich selbst größer dünkt als seine Mitmenschen. Und dies findet nicht mein Wohlgefallen, denn die Liebe erfordert Liebe, und die rechte Liebe kennet keinen Unterschied. Sie überhebt sich nicht, sondern sie ergreift auch das Niedrigste, um es zu erhöhen. Und also liebe auch ich den Geringsten mit einer Innigkeit, und ich verhelfe ihm zur Höhe, denn der Demütige findet immer Gnade vor meinen Augen. Amen.